Nummer 2. Sie hören eine Ansage auf Ihrem Anrufbeantworter. Guten Tag, Herr Müller. Da ich Sie weder im Büro noch zu Hause erreichen kann, spreche ich Ihnen aufs Band in der Hoffnung, dass Sie meine Nachricht noch rechtzeitig bekommen. Ich muss leider unseren Termin für heute Nachmittag um 16 Uhr im Büro aufgrund einer familiären Angelegenheit absagen. Meine Tochter muss leider kurzfristig zum Arzt und ich muss sie fahren. Ich weiß, Sie haben einen langen Weg, da Sie von auswärts kommen. Sollten Sie aber schon auf dem Weg sein, möchte ich Ihnen vielleicht noch eine Gelegenheit geben, mich heute Abend kurz nach 18 Uhr nach der Behandlung im Café Marzipan in der Cecilienstraße 66 zu treffen. Das wäre ideal und ist ganz in der Nähe der Praxis. Rufen Sie mich an.